Impuls. Aufgaben eines Schreibers. Als Schreiber sollte ich etwas erzeugen, was auch für andere Leute von Wert ist. Zumindest für mich selbst sollte das alles brauchbar sein, was ich geschrieben habe. Diesen Filter wende ich auf meine Arbeiten an. Da arbeite ich an meinem Werk und reduziere es von Zeit zu Zeit stark. Was ich davon gelöscht habe, ist in meinen Augen auch so zu behandeln gewesen. Was ich mir erhalten möchte, erkenne ich gut. Es bedeutet mir etwas.